Immer größer wurde allmählich die Empörung und im Jahre 1700 schlossen sich die französischen katholischen Geistlichen auf einer großen Versammlung im Widerstand zusammen, verwarfen 127 der schlimmsten Lehrsätze der Jesuiten und verlangten den Probabiliorismus und Tutiorismus, weil, wie Bossuet sagte, Zitat, die laxe Moral so furchtbare Fortschritte macht, dass sie die Kirche mit völligem Untergange bedroht. Dieses Übel ist umso gefährlicher, als es zur Urheber Priester und Ordensleute, die Jesuiten, hat. Zitat Ende. Alle diese Auflehnungen wurden noch unterstützt durch die Empörung, die die gewaltsamen Unterdrückungen des Jansenismus auslösten, und es war nicht allein die Volkswut über die politischen Verbrechen der Jesuiten, sondern vor allem der Widerstand der nordischen katholischen Völker gegen solche Schauermorallehren, die den Jesuiten immer ernster bedrohten. Der Jesuit lernte aus diesen Erfahrungen. Wenn er nicht durch den Papst selbst, von oben herab, seinen Probabilismus als alleinige moralische Richtschnur in der katholischen Kirche durchsetzte, so waren alle seine politischen Erfolge den Ketzern gegenüber vergeblich. Seiner Herrschaft in der katholischen Kirche fehlte der sichere Rückhalt einer ihm völlig ergebenen und ausgelieferten Priesterschaft. Der eindringliche Beweis hierfür wurde ihm durch das Verbot des Ordens durch den Papst Clemens XIV. Gebracht. Es wäre nicht erfolgt, wenn nur die Klagen über die politischen Verbrechen von den Fürsten zum Vatikan gedrungen wären. Solche Klagen waren sehr lange überhört worden. Aber die ungeheure moralische Verwahrlosung der ganzen katholischen Völker durch die Jesuitenlehren für den Beichtstuhl waren für den ernsten und sittlich hochstehenden Papst Clemens XIV. Mit ein entscheidender Grund für das Verbot des Ordens, denn noch waren ja diese Morallehren nicht vom Papste im Amte als Richtschnur für die Kirche anerkannt. So wie der Jesuitenorden die Katastrophe des Verbotes politisch dazu verwertete, um durch den Illuminatenorden die französische Revolution und dadurch die Beschleunigung der Entkräftung des Papsttums zu betreiben, so wusste er die Not des Verbotes auch für seinen Sieg in der Morallehre der römischen Kirche schlau zu verwerten. Einer seiner willfährigsten Zöglinge, Alphons von Liguori, hatte schon vor dem Verbot, als die Jesuitenfeindschaft wuchs, im Auftrag des Jesuitenordens den nach gleichen Grundsätzen aufgebauten Redemptoristenorden, der vor allem Priester ausbildete, die zu blindem Gehorsam verpflichtet waren, gegründet. Hierdurch hatte der Orden auch für den Fall eines päpstlichen Verbotes für einen jesuitisch dressierten Nachwuchs in der Priesterschaft unter dem Gewande der Redemptoristen gesorgt. Weit wichtiger aber war, was er außerdem diesem Bischof erfüllen ließ. Er sollte unter Leitung jesuitischer Lehrer Moralbücher für die katholische Kirche schreiben. Da diese nicht von einem Jesuiten geschrieben waren, hoffte der Orden auf geringeren Widerstand innerhalb der katholischen Geistlichkeit gegen dieselben. Außerdem waren in diesen Morallehren die anstößigsten Jesuitenlehren weggelassen, aber der jesuitische Probabilismus dennoch grundsätzlich durchgeführt. Sie sind so sehr den jesuitischen Lehren, besonders denen des Jesuiten Busenbaum, gleich, dass man sie mit Recht den erweiterten Busenbaum genannt hat. Noch während der Dauer des Verbotes des Ordens wurde nun sehr geschickt dafür gesorgt, dass Liguoris Lehren päpstliche Anerkennung fanden, und als man im Jahre 1814 hoffen konnte, dass die Reaktion auf die revolutionäre Aktion reif war und der Jesuit die reiche Ernte halten konnte von alledem, was die blutige französische Revolution und ihre blöde inhaltsleere Vernunftreligion an religiöser Sehnsucht in den Menschen gesät hatte und gleichzeitig das Papsttum genügend durch Napoleon geschwächt war, trat der Orden als Retter des Papsttums wieder aus der Versenkung auf. Im gleichen Jahre geschah nun das Allerwichtigste für die Macht des Ordens in der katholischen Kirche. Der Probabilismus, die Morallehre des Alphons von Liguori, wurde für die gesamte katholische Kirche dadurch als Richtschnur gesichert, dass Liguori zunächst selig gesprochen wurde. Danach entwickelte sich alles dem Wunsch der Jesuiten gemäß, und so konnte der Orden jubeln, denn die Lehren Liguoris, also die Jesuitenlehre, siegte in der Kirche. Der Jesuit Matignon sagte mit Recht, Zitat, in demselben Augenblick, in welchem die Gesellschaft Jesu vernichtet wurde, erweckte Gott den Probabilismus einen neuen Vorkämpfer und sicherte ihm für die Zukunft einen Triumph, auf den man nach menschlicher Voraussicht nicht hatte rechnen können. Zitat Ende. Nun war der jahrhundertelange Kampf um den Beichtstuhl mit dem völligen Sieg des Jesuitenordens abgeschlossen und das Totengräberamt, das der Orden dem Katholizismus gegenüber mit so viel Eifer erfüllt, konnte von da an viel leichter weitergeführt werden. Um jeden Zweifel darüber zu nehmen, dass die Moral Liguoris für die gesamte katholische Kirche bindend ist und sich alle späteren Moraltheologen sehr mit Recht immer auf sie berufen, geben wir die Aussprüche der Päpste über diese Lehre. Papst Gregor XVI. Sagte in seiner Kanonisationsbulle vom 26. Mai 1839, dass seine, also Liguoris Werke, von den Gläubigen ohne jeden Anstoß durchgeforscht werden können. Papst Pius IX. Ernannte ihn 1871 auf inständige Bitte aller Bischöfe zum Kirchenlehrer und sagte, dass er in seinen Werken der Moraltheologie einen sicheren Weg bahnte, auf welchem die Leiter der Seelen der gläubigen Christen ungehindert einherschreiten können. In seinen apostolischen Briefen vom 7. Juli 1871 erklärte er, Zitat, wir bestätigen mit unserer apostolischen Autorität Kraft des gegenwärtigen Erlasses den Doktortitel zu Ehren des Sankt Alfonsus Maria de Liguori. Wir verleihen ihm den Doktortitel von Neuem und in einer Weise, dass er in der ganzen katholischen Kirche immer als Doktor gehalten werde. Dass die Bücher dieses Doktors nicht allein privatim, sondern öffentlich in Gymnasien, akademischen Schulen, Predigten und allen anderen kirchlichen Studien und christlichen Übungen zitiert, vorgetragen und, wenn es die Sache erfordern sollte, angewandt werden. Zitat Ende.